Abschnitt 26 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel. Der General. Teil 4. Wenn ich sage, die Comanchen lagen alle da, so ist einer von ihnen auszunehmen, nämlich Apanatschka, welcher sich zuletzt eingestellt hatte und auf einen Drink von mir nicht gefesselt worden war. Als die Apachen den letzten Comanchen gefesselt hatten, trat der junge Häuptling zu mir heran und sagte, »Old Shatterhand wird nun wohl auch mich in Banden legen lassen wollen.« »Nein«, antwortete ich, »mit dir möchte ich gerne eine Ausnahme machen.« »Warum mit mir?« »Weil ich Vertrauen zu dir habe, denn du bist nicht wie die anderen Söhne der Comanchen, denen man nicht glauben kann.« »Willst du mich kennen? Du hast mich doch heute zum ersten Male gesehen.« »Das ist wahr. Aber dennoch kenne ich dich. Dein Gesicht und deine Augen können nicht lügen. Du sollst deine Waffen tragen dürfen und ungefesselt mit uns reiten, wenn du mir das Versprechen gibst, nicht die Flucht zu ergreifen.« Winnetou und Old Shatterhand standen bei mir. Über das ernste Gesicht Apanatschkas ging ein sonnenheller Blick der Freude, doch antwortete er nicht. »Willst du mir dieses Versprechen geben?« fragte ich. »Nein«, antwortete er. »Du hast also die Absicht zu entfliehen?« »Nein.« »Warum weigerst du dich da, das von mir geforderte Versprechen zu geben?« »Weil ich nicht zu fliehen brauche, denn ich werde entweder tot sein oder frei, wenn Old Shatterhand und Winnetou wirklich die echten und stolzen Krieger sind, für die ich sie halte.« »Ich errate, was du meinst, dennoch bitte ich dich, dich deutlicher auszusprechen.« »Ich werde es tun. Apanatschka ist kein feiger Mann, der sich gefangen gibt, ohne nur die Hand zur Abwehr erhoben zu haben. Wupaumugi mag aus Angst um seine Medizinen auf alle Verteidigung verzichtet haben. Von mir aber soll niemand sagen, dass ich mich fürchte. Ich bin um seinet und um unsere Krieger willen einverstanden gewesen, dass sie sich euch ausgeliefert haben. Mich aber habe ich im Stillen ausgeschlossen. Apanatschka lässt sich weder die Freiheit noch das Leben schenken. Was er hat, will er nicht der Gnade, sondern sich selbst zu verdanken haben. Ich will kämpfen.« Das hatten wir, Winnetou und ich, erraten. Er war ein junger Mann, dem wir unsere Achtung schenken mussten. Er sah uns fragend an, und als wir ihm nicht sogleich unseren Bescheid sagten, fügte er hinzu. »Wenn Feiglinge diese meine Worte hören, so weisen sie mich ab. Aber ich habe es mit Tapfern, mit berühmten Kriegern zu tun, die mich verstehen werden.« »Ja, wir verstehen und begreifen dich«, antwortete ich. »So gebt ihr eure Einwilligung.« »Ja, aber bedenkt wohl, diese eure Einwilligung wird sehr wahrscheinlich einem von euch das Leben kosten.« »Meinst du, dass wir weniger Mut besitzen als du?« »Nein, aber ich musste ehrlich sein und euch darauf aufmerksam machen.« »Das ist ein Beweis, dass wir uns in Apanatschka nicht geirrt haben. Er mag uns sagen, wie er sich diesen Kampf um die Freiheit und um das Leben denkt? Mit wem will er sich messen?« »Mit dem, den er dazu bestimmt.« »Wir wollen nicht weniger ehrlich sein, als du gewesen bist. Du magst dir denjenigen aussuchen, der dein Gegner sein soll. Welche Waffe soll es sein?« »Diejenige, die ihr bestimmt. Auch das überlassen wir dir.« »Old Shatterhand ist großmütig.« »Nein, was ich tue und bestimme, das versteht sich ganz von selbst. Wir sind die Sieger und kennen uns untereinander genau. Wir dürfen nicht den Vorteil beanspruchen, dir einen Gegner auszuwählen, weil wir wissen, dass er dir überlegen ist.« »Überlegen? Apanatschka hat bis jetzt noch keinen Feind gefunden, vor dem er gewichen ist.« »Desto besser für dich. Und die Art und Weise des Kampfes, auch die überlassen wir dir. Wähle!« »So wähle ich das Messer. Die beiden Gegner werden mit den linken Händen zusammengebunden und bekommen das Messer in die rechte Hand. Es geht um das Leben. Ist Old Shatterhand einverstanden?« »Ja. Wen suchst du dir aus?« »Würdest du beistimmen, wenn ich dich wählte?« »Ja. Und Winnetou?« »Auch ich«, antwortete der Apache. Das Gesicht des Comanchen nahm einen hochbefriedigten Ausdruck an. Er sagte: »Apanatschka ist sehr stolz darauf, dass die zwei berühmtesten Krieger des Westens bereit sind, mit ihm zu kämpfen. Würden sie ihn für feige halten, wenn er trotzdem keinen von ihnen wählte?« »Nein«, antwortete ich. »Dein Grund würde jedenfalls ein ganz anderer sein.« »Ich danke dir. Winnetou und Old Shatterhand werden für unüberwindlich gehalten, und wenn ich sie nicht wähle, kann es scheinen, als ob es mir am Mute fehle. Aber sie beide sind Männer, die mir für heilig und für unantastbar gelten. Sie sind die Freunde aller roten und aller weißen Krieger und leben mit allen Bewohnern des Wilden Westens als Vorbilder, die ich nicht verletzen darf. Wenn einer von ihnen unter meinem Messer fiele, würde das ein Verlust sein, den ich und niemand jemals ersetzen kann. Das ist der Grund, weshalb ich weder den roten noch den weißen Häuptling der Mascalero Apachen wähle. So suche dir einen anderen aus.« Er ließ sein Auge forschend über die Schar der Apachen, über Old Wubble, Parker und Hawley schweifen und richtete den Blick dann auf Old Shorehand. »Apanatschka ist ein Häuptling und möchte nicht mit einem gewöhnlichen Krieger kämpfen«, sagte er dann. »Wer ist das Bleichgesicht, welches hier bei euch steht?« »Sein Name ist Old Shorehand«, antwortete ich. »Old Shorehand? Von ihm hörte ich oft sprechen. Er ist stark, gewandt und tapfer. Ihn kann ich also zum Gegner wählen, ohne in den Verdacht zu kommen, dass ich dabei an meinen Vorteil denke. Wird er diese meine Wahl annehmen oder zurückweisen?« »Ich nehme sie an«, antwortete Old Shorehand, ohne sich einen Augenblick zu bedenken. »Aber Apanatschka wiederholt seine vorigen Worte, dass es um das Leben geht.« »Dieser Worte bedarf es nicht. Ich weiß, dass so etwas nicht als Spiel zu betrachten ist. Apanatschka mag sagen, wann der Kampf stattfinden soll.« »Ich wünsche, dass er sogleich beginne. Ist Old Shatterhand einverstanden?« »Ja«, antwortete ich. »So habe ich eine Bitte.« »Welche?« »Es ist bisher alles nach meiner Wahl gegangen. Dafür muss ich meinem Gegner einen Vorteil bieten.« »Welchen?« »Er mag den ersten Stich haben. Er soll mein Messer nicht eher fühlen, als bis ich das seinige empfangen habe.« Da warf Old Shorehand ein. »Das nehme ich nicht an. Ich bin kein Knabe, dem man Schonung bieten kann. Es soll keiner das Recht des Angriffes, des ersten Stiches haben. Old Shatterhand mag das Zeichen geben, wann der Zweikampf beginnen soll, und dann kann von uns beiden anfangen, wer da will.« »So ist's recht«, stimmte ich ihm bei. »Es darf keiner vor dem anderen etwas voraus haben. Apanatschka mag gehen und sein Messer holen.« Er hatte seine Waffe natürlich auch da abgelegt, wo diejenigen seiner Comanchen lagen. Er ging. »Ein tüchtiger Kerl«, sagte Old Shorehand. »Man muss ihn wirklich achten, und ich gestehe sogar, dass ich ihn lieb haben könnte.« »Schade, wirklich, jammerschade um ihn.« »Wieso?« »Wenn er mich zwänge, ihn niederzustechen.« »Hm, seid ihr eurer Sache so sicher?« »Ich denke es, obgleich ich weiß, dass der Zufall es oft anders fügt, als man vorher denkt.« »Ganz richtig, und ich bitte euch, dies ja nicht außer Acht zu lassen. Er besitzt jedenfalls eine bedeutende Körperstärke.« »Was das betrifft, so denke ich, es mit ihm aufnehmen zu können.« »Oder nicht?« »Ja, ihr seid ja wegen eurer Muskelkraft berühmt.« »Aber seht ihn dort gehen. Es federt jedes Glied, wenn er sich bewegt. Er ist jedenfalls außerordentlich gewandt.« »Mag sein. Ich denke, es dennoch mit ihm aufzunehmen. Man hat nicht umsonst seinen guten Turn- und Fechtunterricht genossen, sich von Jugend auf geübt und sich dann unter tausend Gefahren in den Bloody Grounds herumgetrieben. Aufrichtig gestanden meine ich, ihm überlegen zu sein, so dass ich mir sogar vornehme, sein Leben zu schonen.« »Was das betrifft, so müsst ihr freilich am besten wissen, wie ihr haltet. Ich gestehe aufrichtig, dass es mir leid um ihn tun würde, wenn er fiele.« »Aber um mich wohl nicht«, lächelte er. »Diese Frage ist natürlich überflüssig. Oder soll ich euch extra ein Liebesgeständnis machen und euch in einer langen und begeisterten Rede erklären, dass ich ohne euch nicht leben kann?« »Nein, das ist freilich nicht nötig, Sir. Ich habe euch herzlich, herzlich lieb und weiß, dass ihr mir auch gewogen seid. Sollte mir jetzt in diesem Zweikampfe etwas Menschliches passieren, so bitte ich euch, mich nicht allzu schnell zu vergessen, Mr. Shatterhand. Wollt ihr das? Gebt mir eure Hand darauf. Hier ist sie, obgleich es dieser Bekräftigung gar nicht bedarf, Mr. Shorehand. Und dann habe ich noch eine Bitte. Sprecht sie aus, wenn ich kann, werde ich sie erfüllen. Sollte ich fallen, so geht nach Jefferson City am Missouri. Kennt ihr diese Stadt? Ja. Dort findet ihr in der Fire Street das Bankgeschäft von Wallace und Co. Sagt Mr. Wallace euren Namen und auf welche Weise ich meine Laufbahn hier beendet habe. Und bittet ihn um Auskunft über das, was mich so oft immer und immer wieder in den wilden Westen getrieben hat. Wird er es mir mitteilen? Ja, wenn ich nämlich tot bin und ihr ihm versichert, dass ihr in dieser Angelegenheit mein Erbe seid. Solange ich lebe, wird er freilich keinem Menschen etwas sagen. Und wenn ich es erfahren habe, was soll ich dann tun? Das, was ihr wollt. Es wäre mir lieber, wenn ich von euch bestimmtere Weisungen erhalten könnte. Die mag ich euch nicht geben, Sir. Die Angelegenheit ist nämlich eine sehr ungewöhnliche, und wenn ihr die Absicht hättet, in meine Fußstapfen zu treten, so ständen euch große Mühen und Gefahren bevor. Glaubt ihr, dass ich diese scheuen würde? Nein, ich kenne euch ja. Aber ich will euch nicht zumuten, euer Leben an eine Sache zu setzen, welche euch vollständig fremd ist, und euch selbst in dem Falle, dass es euch gelingt, sie zu Ende zu führen, nicht den geringsten Nutzen bringen kann. Wer fragt nach dem Nutzen, wenn es sich um einen Dienst der Freundschaft handelt? Ihr nicht, das weiß ich ja. Dennoch stelle ich kein Verlangen an euch. Lasst euch also von Mr. Wallace erzählen, um was es sich handelt, und tut dann das, was euer Herz und das Andenken an mich gebieten. Um mehr kann ich nicht bitten, und damit mag diese Angelegenheit erledigt sein. Indem Shorehand dies sagte, kehrte Apanatschka zurück, mit dem Messer in der Hand. Der Zweikampf konnte also beginnen. Es ist leicht zu denken, welche Aufregung es unter den Anwesenden hervorbrachte, als sie hörten, dass ein Messerkampf um das Leben zwischen Shorehand und Apanatschka ausgefochten werden sollte. Die Apachen bildeten sofort einen Halbkreis um uns, und zwar so, dass die an der Erde liegenden, gefesselten Comanchen das Schauspiel auch beobachten konnten. Old Shorehand entledigte sich seiner Waffen und behielt nur das Messer. Dann gab er Apanatschka die Hand und sagte in freundlichem Tone zu ihm: »Ich bin der Gegner des jungen Häuptlings der Comanchen. Er hat es so gewollt. Es geht Leben um Leben, Tod um Tod. Doch will ich, bevor ich das Messer gegen ihn erhebe, ihm sagen, dass ich mich darauf gefreut hatte, sein Freund und Bruder zu sein. Mag die Entscheidung fallen, wie sie wolle, sie fällt zwischen Männern, welche sich, würden sie nicht durch den Tod getrennt, gewiss geachtet und geliebt hätten.« »Old Shorehand ist ein berühmtes Bleichgesicht«, antwortete Apanatschka. »Meine Seele fühlt sich zu ihm hingezogen, und wenn er fallen sollte, wird sein Name stets in meinem Herzen wohnen.« »Ich hoffe es. Nun bleibt nur noch eins auszumachen. Wenn einer von uns während des Kampfes sein Messer verliert, muss er es wiederbekommen?« »Nein. Es ist seine Schuld, dass er es nicht festgehalten hat. Er kann sich dann nur noch mit der Hand verteidigen. Hau!« Ihre Hände ruhten noch ineinander. Als sie jetzt, Auge in Auge, die Blicke ineinander tauchten, kam es plötzlich über mich, warum die Züge des Comanchen mir während der Unterredung bekannt vorgekommen waren. Sie besaßen mit denen von Old Shorehand eine, wenn auch nicht auffällige, aber doch solche Ähnlichkeit, dass ich mich wunderte, dies nicht sofort erkannt zu haben. Ein ganz eigentümlicher Zufall, denn es konnte natürlich nichts anderes als nur Zufall sein. Jetzt zog Winnetou einen Riemen aus der Tasche und sagte: »Meine Brüder mögen mir ihre linken Hände geben, dass ich sie binde.« Er schlang den Riemen vierfach um die beiden Handgelenke, um sie zwar fest, aber so zu vereinigen, dass der nötige kleine Spielraum blieb. Dann traten wir zurück, um ihnen für ihre Bewegungen Platz zu machen. Es waren 900 Augen in größter Spannung auf sie gerichtet. Beide aber sahen mich an, der ich das Zeichen geben sollte. »Jetzt, go on«, sagte ich. Sofort verließen mich ihre Blicke und richteten sich aufeinander. Hätte ich Apanatschka gegenübergestanden, so wäre ich gewiss ganz ruhig und kaltblütig gewesen. So aber schlug mir das Herz so schnell, dass ich glaubte, seine Schläge hören zu können. Ich hatte Old Shoehand sehr lieb gewonnen, und das Schicksal des Comanchen war mir auch nichts weniger als gleichgültig. Wer von beiden würde Sieger sein und wer unterliegen? Sie standen einige Minuten still und bewegungslos, die rechten Hände mit den Messern herabgesenkt. Welcher wird den Arm zum ersten blitzschnellen Stich erheben? Diese kurze Zeit kam mir wie eine Stunde und noch länger vor. Da, Old Shoehand hob den Arm, und im nächsten Moment bewegte sich derjenige des Comanchen mit einer solchen Schnelligkeit, dass wir mit den Augen nicht zu folgen vermochten. Ein metallisches Knirschen der beiden Klingen, ein dumpfer Schlag der beiden Fäuste, welche zusammenstießen. Beide Messer flogen durch die Luft und beide Arme senkten sich wieder. Keiner war verletzt. Das war ein Meisterstück von Old Shoehand. Er wollte Apanatschka schonen, ihn nicht töten. Das Erheben seines Armes war eine Finte gewesen, durch die er den Gegner zum Stoße verleitet hatte. »Uff, uff, uff, uff«, rief es im Kreise der Apachen und Comanchen. »Das ist nichts! Gebt ihnen die Messer wieder«, schrie Old Bubble. »Blut muss man sehen, Blut!« Die beiden Kämpfenden ließen die Augen nicht einen Moment voneinander. Dabei sagte Apanatschka: »Wünscht Old Shoehand, dass wir die Messer wiederbekommen?« »Nein«, antwortete dieser, »das würde gegen die Verabredung sein.« »Ich sprach davon, dass einem von uns das Messer entfällt. Wir haben sie aber beide verloren.« »Das ist ganz dasselbe. Weiter mit den Fäusten.« »Ja, weiter.« Wieder standen sie eine Weile still. Dann versetzte der Comanche seinem Gegner einen Hieb auf den Kopf, dass es zu krachen schien, und erhielt fast in demselben Augenblick einen ebensolchen Schlag. Keiner von beiden wankte. »Uff«, sagte Winnetou mit gedämpfter Stimme, »keiner von ihnen ist Old Shatterhand.« Beide sahen ein, dass mit solchen Faustschlägen nichts zu erreichen war, und hatten sich schnell bei den Kehlen. Ich war Zeuge so manches Zweikampfes gewesen, aber einem Ringen, wie es nun erfolgte, hatte ich noch nicht zugesehen. Sie hatten sich von dem Platze, auf welchem sie standen, nicht um einen Zoll entfernt. Ihre kräftigen, muskulösen Gestalten ragten wie Säulen, wie eherne Statuen aus dem Boden auf. Die mächtigen Schenkel schienen in der Erde festgewachsen zu sein. Die gefesselten Hände gesenkt, hatten sie die rechten Arme erhoben und die Kehlen einander mit den Händen wie mit Schrauben umklammert. So standen sie unbeweglich. Hätte ein Fotograf seinen Apparat auf sie gerichtet, das Bild hätte sicher nicht die allergeringste Schwankung gezeigt. Jeder hatte die Absicht, dem anderen den Atem zu rauben. Es war ein schreckliches, weil starres und vollständig bewegungsloses Würgen, bei dem es darauf ankam, welcher Hals, welche Gurgel am kräftigsten entwickelt war. Das Gesicht Old Shoehands wurde röter und röter. Es begann blau anzulaufen. Dasjenige des Comanchen war dunkler gefärbt, dennoch sah man deutlich, dass es auch immer tiefere Töne annahm. Dann hörten wir ein Ächzen, ohne aber zu wissen, von wem es kam. Ein Stöhnen, ein doppeltes Röcheln. Dann begannen sie zu wanken, beide zugleich. Ihre Füße erhoben sich und stampften im Sande. Die Beine spreizten sich aus, um festen Halt zu gewinnen. Die steifen Körper neigten sich herüber und hinüber, vorwärts und rückwärts. Es folgte ein erstickendes Gurgeln, und dann war es aus. Sie stützten um und fielen beide wie leblose Figuren steif und starr in den Sand. Da blieben sie liegen, ohne die Hände voneinander zu lassen. Die vielen Zuschauer waren still. Keiner von ihnen ließ ein Wort, einen Ruf hören. So wirkte dieser lautlose Würgekampf sogar auf diese wilden Menschen. Ich kniete mit Winnetou bei den Zweikämpfern nieder, um zu erfahren, wie es mit ihnen stand. Wir mussten alle Kraft anwenden, um die zwei zusammengekrallten Hände von den blutunterlaufenen Hälsen zu entfernen. Dann griffen wir beide unter die Jagdhemden, um den Herzschlag zu untersuchen. »Uff«, sagte Winnetou, »Apanatschka lebt noch, er ist noch nicht erwürgt.« »Und auch ich fühle den allerdings ganz leisen Puls«, antwortete ich. »Sie sind bewusstlos. Warten wir, bis sie zu sich kommen.« Wir befreiten ihre Hände von den Riemen. Da kam Old Bubble zu uns und fragte: »Sind sie tot? Beide tot?« Wir antworteten nicht. Wenn sie etwa nicht tot, sondern nur ohnmächtig sind, so ist der Kampf natürlich nicht zu Ende, sondern muss mit den Messern von Neuem begonnen werden. Es ist clear. Da stand Winnetou auf, streckte den Arm aus und sagte nur das eine Wort. Fort. In solchen Augenblicken war er ganz Häuptling, ganz der Mann, gegen dessen Willen es keinen Widerspruch gab. Gegen seine Augen, sein Gesicht und seine Haltung war da nicht aufzukommen. So erging es jetzt auch dem alten Cowboy. Er wagte kein Wort, drehte sich um und ging brummend von dannen. Nach einiger Zeit begannen die Bewusstlosen sich zu bewegen, und zwar beide mit den Händen an die Hälse. Old Shorehand öffnete zuerst die Augen. Er starrte uns wie abwesend an. Dann besann er sich und stand taumelnd auf. Das war, stammelte er. Ich nahm ihn beim Arm, um ihn zu halten, und sagte: Ein schreckliches Würgen, nicht wahr? Ja, gurgelte er. Meine Kehle ist noch halb zu. So redet jetzt noch nicht. Könnt ihr feststehen? Er holte tief Atem, machte eine starke Anstrengung, seine Schwäche zu überwinden, und antwortete: Ja, ich kann. Wie steht es mit Apanatschka? Lebt er noch? Ja, er wird gleich zu sich kommen. Seht, da hat er schon die Augen offen. Wir mussten dem Comanchen auch aufhelfen. Er war genauso schwindelig wie sein weißer Gegner. Und es verging eine ziemliche Weile, ehe beide wieder Herren ihrer Sinne und Glieder waren. Als dies der Fall war, fragte mich Apanatschka: Wer hat gesiegt? Keiner, antwortete ich. Wer fiel zuerst um? Auch keiner, ihr stürztet zu gleicher Zeit. So müssen wir wieder beginnen. Gebt uns die Messer und bindet uns zusammen. Er wollte sich entfernen, um sein Messer da, wo es hingeschleudert worden war, zu holen. Ich hielt ihn aber am Arme zurück und erklärte in bestimmtem Tone: Halt! Der Kampf ist zu Ende und wird nicht wieder angefangen. Ihr seid miteinander fertig. Nein. Ja. Es ist keiner von uns tot. Wurde etwa bestimmt, dass unbedingt einer von euch beiden sterben muss? Nein, aber einer muss doch der Sieger sein. Nimm es, wie du willst. Ihr seid entweder beide besiegt oder beide Sieger. Auf alle Fälle aber hast du dein Leben eingesetzt und also bewiesen, dass du dir die Freiheit nicht schenken lässest. Uff, ist das wirklich deine Ansicht? Ja. Und wie denkt Winnetou? Ganz wie mein Bruder Old Shatterhand, antwortete der Apache. Apanatschka, der junge Häuptling der Naiini, ist nicht ohne Kampf in unsere Hände gefallen. Werden das auch alle anderen sagen? Wenn Winnetou es sagt, so ist's genug. Kein Krieger der Apachen wird eine andere Meinung haben als ich. So will ich mich bescheiden. Ich bin also jetzt euer Gefangener, ohne mir einen Vorwurf machen zu müssen. Hier sind meine Hände. Bindet mich, wie alle Krieger der Comanchen gebunden sind. Ich sah Winnetou fragend an. Ein Blick von ihm genügte mir, zu wissen, was er dachte. Darum schob ich die ausgestreckten Hände Apanatschkas zurück und sagte: Ich habe dir schon vorhin gesagt, dass wir dich nicht fesseln, sondern dir sogar deine Waffen geben werden, wenn du uns versprichst, nicht zu fliehen. Willst du uns dieses Versprechen geben? Ich gebe es. So hole dein Gewehr und dein Pferd. Er stand schon im Begriff, sich umzudrehen und fortzugehen, tat dies aber nicht, sondern sprach: Sogar mein Gewehr soll ich haben? Wenn ich euch nun betrüge, mein Wort nicht halte, sondern versuche, unsere Krieger zu befreien? Das tust du nicht. Du bist kein Betrüger. Uff, Old Shatterhand und Winnetou werden sehen, dass Apanatschka das Vertrauen verdient, welches sie ihm schenken. Wir brauchen das gar nicht erst zu erfahren. Unser Vertrauen ist sogar noch viel größer, als du denkst. Höre, was ich dir jetzt sagen werde. Was? Nimm dein Gewehr und alles, was du bei dir hattest. Setze dich auf dein Pferd und reite fort. Fortreiten? Fragte er erstaunt. Ja. Wohin? Wohin du willst. Wohin ich will? Das kann und darf ich nicht. Warum nicht? Weil ich euer Gefangener bin. Du irrst, du bist frei. Frei? Wiederholte er dieses Wort. Ja, wir haben dir nichts zu sagen und nichts zu befehlen. Du bist dein eigener Herr und kannst tun und lassen, was dir beliebt. Aber warum? Fragte er, indem er einige Schritte zurücktrat und uns mit weit geöffneten Augen ansah. Weil wir wissen, dass du ohne Trug und Falschheit bist und weil wir die Freunde und Brüder aller ehrlichen und guten Menschen sind. Aber wenn ich nun anders bin, als ihr denkt? Das bist du nicht. Wenn ich fortreite und Krieger hole, um eure Gefangenen zu befreien. Das brächte kein Mensch fertig. Unsere Gefangenen sind uns sicher. Woher solltest du solche Krieger bekommen? Woher das Wasser? Und wenn dir das alles möglich wäre, so würdest du doch keine Hand und keinen Fuß zur Befreiung Gupa Umugis rühren, denn du hast Teil an der Beratung genommen, die ihnen unsere Hände lieferte. Du hast deine Zustimmung gegeben und wirst sie nicht zurücknehmen, weil du die Freiheit erhalten hast. Da rötete sich sein Gesicht vor Freude und Entzücken tiefer, und es war ein wahrer Herzenston, in welchem er versicherte. O Shatterhand und Winnetou mögen hören, was Apanatschka, der Häuptling der Comanchen, ihnen jetzt sagt. Ich bin stolz darauf, dass so berühmte Männer mir vertrauen und an mich glauben, und nie im Leben werde ich es vergessen, dass ihr mich für ohne Trug und Falschheit hieltet. Ich bin frei und kann gehen, wohin ich will. Aber ich werde bei euch bleiben, und anstatt hinter eurem Rücken mit euren Gefangenen heimlich zu verkehren, vielmehr scharf auf sie achten und dafür sorgen, dass keiner von ihnen die Flucht ergreift. Das werde ich tun, obgleich sie meines Stammes sind. Wir sind überzeugt davon und werden uns jetzt mit dir niedersetzen, um mit dir das Kalumett der Freundschaft und der Bruderschaft zu rauchen. Das wolltet ihr auch tun? Ja, oder bist du nicht bereit dazu? Uff, nicht bereit! Soweit es rote Männer gibt, ist kein einziger braver Krieger zu treffen, der es nicht für die größte Auszeichnung seines Lebens hielte, mit euch das Kalumett rauchen zu dürfen. Aber was wird Wupa Umugi und was werden die anderen Gefangenen dazu sagen? Wupa Umugi, bin ich nicht ein Häuptling so wie er? Habe ich gewöhnliche Krieger zu fragen, was ich tun darf und was nicht? Wer von ihnen hat das Recht, mir einen Befehl zu erteilen oder Rechenschaft von mir zu fordern? Ich werde nicht einmal Kola Keko fragen. Kola Keko heißt mein Vater. Deinen Vater? Ist er mit hier? Ja. Wo? Er liegt dort neben Wupa Umugi. Ah, seine Kleidung und sein Haarschopf sagen mir, dass er der Medizinmann der Comanchen ist. Er ist's. Hat er ein Weib? Ja, meine Mutter. Du wirst mein Freund und Bruder sein und dich darum nicht wundern, wenn ich dich nach deiner Mutter frage. Bei uns Christen ist es Brauch, wenn sie mit einem Sohne sprechen, zugleich auch an diejenige zu denken, die ihn unter dem Herzen getragen hat. Befindet sich deine Mutter wohl? Ihr Körper ist gesund, aber ihre Seele ist nicht mehr bei ihr, sondern sie ist zum großen Manitou gegangen. Damit wollte er sagen, dass seine Mutter irrsinnig sei. Sie war die Frau, mit welcher ich am Kaamkulano gesprochen hatte. Ich hätte sehr gern mehr über sie gehört, durfte aber, wenn ich nicht auffallen wollte, dieses Thema nicht weiter verfolgen. Ich hätte jetzt auch keine Zeit dazu gehabt, denn jetzt sahen wir von Norden her eine Anzahl Reiter kommen, welche Packpferde bei sich hatten. Das waren die ersten Apachen, welche Wasser brachten. Die Verbindung mit der Oase war also glücklich hergestellt und wir konnten von jetzt an auf eine ununterbrochene Wassersendung rechnen. Wir waren zwar auch durstig, aber die Gefangenen natürlich noch weit mehr als wir, weshalb sie zuerst berücksichtigt wurden. Der Inhalt der Schläuche reichte zwar nicht weit, da aber unsere Relay-Posten ohne Pause tätig waren, kamen nach und nach weitere Sendungen an, mit denen wir zuletzt auch die Pferde wenigstens so weit befriedigen konnten, dass sie imstande waren, den Rückweg auszuhalten. Nach dieser Verteilung des Wassers ging die Zeremonie des Kalumets vor sich, durch welche Apanatschka uns zur immerwährenden Freundschaft verbunden wurde, und ich hatte die beste Zuversicht zu ihm, dass er es nicht so wie Shiba Big machen würde, der mir einmal untreu geworden war. Unser Rückweg musste natürlich nach der Oase führen, schon des Wassers wegen, welches die vielen Menschen und Pferde brauchten. Vom Sacktrinken konnte besonders bei den Tieren keine Rede sein, und das nötigte uns, die Rückkehr möglichst bald anzutreten. Darum beschlossen wir, den Abend und die Nacht zu reiten, was auch darum vorzuziehen war, weil dadurch die ermattende Hitze des Tages vermieden wurde. Die Waffen der Comanchen wurden unter den Apachen verteilt, und dann brachten wir die Gefangenen auf ihre Pferde, wegen deren Ermattung der Ritt leider nur langsam vor sich gehen konnte. Doch trafen wir unterwegs von Relay zu Relay auf so viel Wasser, welches die armen Tiere bekamen, dass sie es bis zur Oase aushalten konnten. Natürlich schloss sich jeder dieser Posten, sobald wir ihn erreichten, an uns an. Auch wurde jeder Pfahl, an den wir kamen, aus der Erde gezogen und mitgenommen. Denn wenn wir sie stecken lassen hätten, wären sie womöglicherweise für andere Leute die Wegweiser zu Bloody Fox geworden, was vermieden werden musste. Der General hatte sich uns mit seinen weißen und roten Begleitern angeschlossen, was wir nicht gut verhindern konnten, obgleich uns seine Anwesenheit nichts weniger als willkommen war. Was die Beaufsichtigung der Gefangenen unterwegs betrifft, so fiel uns dieselbe nicht schwer, weil wir die Maßregel getroffen hatten, dass je ein Comanche mit zwei Apachen ritt, die beiderseitige Anzahl machte dies bequem. Unser nächtlicher Ritt ging ganz gut vonstatten und wurde nur dann für kurze Zeit unterbrochen, wenn wir auf die uns entgegenkommenden Posten stießen, welche Wasser brachten. Da wurde angehalten, um es sogleich zu verteilen. Schon damals, gleich nach meinem Zusammentreffen mit der irrsinnigen Frau am Kaamkulano, hatte ich mir vorgenommen, falls ihr Mann in unsere Hände fallen sollte, den unauffälligen Versuch zu machen, etwas über sie zu erfahren. Jetzt, da wir ihn hatten, konnte ich diesen Vorsatz ausführen. Ich lenkte, als wir unterwegs waren, mein Pferd an seine Seite und fragte ihn. »Mein roter Bruder ist der Medizinmann der Naiini-Comanchen?« »Ja«, antwortete er verdrossen. »Alle roten Männer pflegen, ehe sie einen Kriegszug zu beginnen, die Medizin nach dem Ausgange desselben zu befragen. Habt ihr das nicht getan?« »Wir taten es.« »Was sagte die Medizin?« »Sie sagte, dass wir siegen würden.« »So hat sie gelogen.« »Die Medizin lügt nie, denn der große Manitou spricht durch sie. Aber die Medizin kann das größte Glück verkünden, wenn die Krieger so, wie es jetzt geschehen ist, Fehler über Fehler begehen, so muss sich dieses Glück in Unglück verwandeln.« »Ist mein Bruder ein geborener Naiini?« »Ja, ich höre, dass er der Vater des jungen Häuptlings Apanatschka ist.« »Apanatschka ist mein Sohn.« »Hast du noch andere Söhne?« »Nein.« »Oder Töchter?« »Nein.« »Lebt die Gefährtin deines Wigwams noch?« »Sie lebt.« »Darf ich wissen, welchen Namen sie trägt?« Er stutzte, zögerte eine Weile und antwortete dann. »Old Shatterhand ist ein berühmter Häuptling. Pflegen Häuptlinge, sich um die Squaws anderer Leute zu bekümmern?« »Warum nicht?« »Die Bleichgesichter mögen anders denken. Aber für einen roten Krieger oder gar Häuptling will es sich nicht schicken, fremder Weiber zu gedenken.« Ich ließ mich durch diesen Verweis natürlich nicht stören und fuhr in meiner Erkundigung fort. »Ich bin eben kein Roter, sondern ein weißer Krieger und habe mit Apanatschka die Pfeife der Bruderschaft geraucht. Weißt du das?« »Ich habe es gesehen«, grollte er. »Apanatschka konnte etwas Besseres tun als das.« »Hattest du einen Beifall nicht?« »Nein.« »Er denkt ganz anders darüber als du, und da er mein Bruder geworden ist, empfinde ich natürlich Teilnahme für alle, die ihm nahestehen. Für dich, seinen Vater also, und auch für diejenige, die er seine Mutter nennt. Es wird dir also nicht mehr fremd vorkommen, dass ich gerne ihren Namen hören möchte.« »Von mir wirst du ihn nicht erfahren.« »Warum nicht?« »Ich sage ihn nicht. Hau!« Dieses Wort kündete mir an, dass ich wirklich keine Antwort bekommen würde. War es wirklich nur der indianische Brauch, keine fremde Frau in den Mund zu nehmen, oder hatte er andere Gründe, über sein irrsinniges Weib zu schweigen? »Sollte auch ich nun schweigen?« »Nein.« Ich beobachtete sein Gesicht so scharf, wie es der schwache Mondschein erlaubte, und sagte langsam und mit Betonung: »Du bist Tibotaka?« Er fuhr im Sattel auf, als ob eine Wespe ihn gestochen hätte, sagte aber nichts. »Und sie ist Tibovete?« Er antwortete nicht, hielt mir aber sein Gesicht zugewandt, auf welchem der Ausdruck großer Spannung lag. »Hast du meinen Baba Derek gekannt?« fuhr ich fort. Das war die Frage, welche die Frau damals an mich gerichtet hatte. Uff, rief er aus. Das ist mein Myrtle Wreath, fuhr ich mit ihren damaligen Worten fort. Uff, uff, wiederholte er, indem seine Augen mich förmlich anglühten. Was sind das für Fragen? Du kennst sie ebenso gut wie ich. Wo hast du sie gehört? Pshah. Von wem? Pshah. Warum antwortest du mir nicht? Weil ich nicht will. Fürchtet Old Shatterhand sich, mir Auskunft zu geben? Rede nicht so dumm. Es ist nicht dumm. Ich habe Auskunft zu fordern. Und gibst selber keine. Inwiefern? Hast du mir geantwortet, als ich dich vorhin nach deiner Squaw fragte? Diese Squaw gehört mir und nicht dir. Ich kann über sie sprechen oder schweigen, ganz wie ich will. So verlang auch nicht, dass andere sprechen sollen. Wenn du von Furcht oder Angst sprichst, so bist du es wohl selbst, der sich zu scheuen hat, Auskunft zu geben. Ich will aber wissen, wer dir diese sonderbaren Worte gesagt hat. Du erfährst es nicht. Hast du sie etwa von Apanatschka gehört? Nein. Von wem sonst? Pshah! Da fuhr er mich an. Wäre ich nicht gefangen und gefesselt, so wollte ich dich zwingen, mir Rede zu stehen. Pshah! Du und mich zwingen, ein alter Medizinmann, welcher die Weiber und Kinder seines Stammes mit Hokuspokus betrügt und mit seiner Komödie fast 300 Krieger ins Verderben führt, will Old Shatterhand zu etwas zwingen. Wenn du nicht eben mein Gefangener wärst, mit dem ich Mitleid haben muss, würde ich ganz anders mit dir reden. Du verhöhnst mich. Du nennst meine Zauberei Komödie? Nimm dich in Acht vor mir. Pshah! Und hüte dich, die Worte, welche ich jetzt gehört habe, weiterzutragen. Wohl, weil dies für dich gefährlich werden könnte? Spotte nur. Es wird die Zeit kommen, wo dein Spott zur Klage und zum Jammer wird. Er zischte diese Worte förmlich zwischen den Zähnen heraus. Durch diese Aufregung verriet er mir, dass das, was ich von seinem Weibe gehört hatte, von Bedeutung oder vielleicht gar sehr wichtig war. »Elender Wurm, wie darfst du mir drohen?« antwortete ich. »Ich darf nur wollen, so zerdrücke ich dich zwischen meinen Händen. Aber reite nur weiter. Ich werde dir später sagen, seit wann du Tebotaka bist.« Ich hielt mein Pferd an und ließ den Zug an mir vorbeipassieren. Dabei wurde ich von Zweien erreicht, welche, in ein angelegentliches Gespräch vertieft, nebeneinander ritten, nämlich Old Wubble und der General. Als mich der alte Cowboy sah, lenkte er sein Pferd neben das meinige und sagte, »Seid ihr noch so grimmig gegen mich gesinnt wie am Nachmittage oder habt ihr euch anders besonnen, Sir?« »Ich denke genau noch so.« »Was?« »Dass ihr ein alter, leichtsinniger Bursche seid, den ich nicht mehr bei mir dulden kann.« »Dulden? Oh, Devils, das hat mir noch niemand gesagt. Wisst ihr, was man unter dulden versteht?« »Ja.« »Ihr habt mich also bei euch behalten, obgleich ich das nicht wert gewesen bin.« »So ähnlich.« »Das ist stark, Sir, ungeheuer stark. Ihr dürft nicht vergessen, wer und was ich gewesen bin.« »Der König der Cowboys, pshah!« »Ist das etwa nichts?« »Wenigstens nicht viel, zumal wenn man sich etwas darauf einbildet. Seit ihr bei mir seid, habt ihr nichts, aber auch weiter nichts als Dummheiten gemacht. Ich habe euch wiederholt gewarnt, es fruchtete aber nichts. Noch bei den 100 Bäumen sagte ich euch, dass eine fernere Dummheit uns trennen würde. Trotzdem begingt ihr schon nächste Viertelstunde eine, die größer war als alle vorhergegangenen. Nun halte ich mein Wort. Schießt in Zukunft eure Pudels wo und mit wem ihr wollt, bei mir und mit mir aber nicht. Wir sind geschiedene Leute.« »Zauns, ist das euer Ernst?« »Ich denke nicht daran, mit euch zu spaßen.« »Aber als ich Wupa und Mugi belauschen wollte, habe ich es ganz gut gemeint.« »Wie ihr es gemeint habt, ist mir gleich. Ihr habt mir nicht gehorcht.« »Gehorcht? Standen wir etwa in dem Verhältnisse zueinander, dass der eine zu gebieten und der andere ihm zu gehorchen hatte?« »Ja.« »Davon weiß ich kein Wort. Ihr selbst habt doch wiederholt gesagt, dass wir alle gleiche Rechte hätten.« »Das ist richtig. Aber wenn es so steht, dass ein bestimmter Plan gemeinschaftlich ausgeführt werden soll, hat keiner die Erlaubnis, gegen diesen Plan zu handeln. Das mag sein, wie es will. Ihr waret aber nicht unser Kommandant und hattet nicht das Recht, mich von dem Anschleichen auszuschließen. Das ist eine Ansicht, auf die ich gar nicht antworten sollte. Ich will es aber dennoch tun, sonst denkt ihr trotz aller eurer Dummheiten noch Wunder, wie klug ihr gehandelt habt. Hatte Winnetou mir den Befehl über die Apachen übergeben oder nicht? Ja. Ich war also der Anführer. Ja. Und hatte also zu befehlen? Den Apachen, ja, aber nicht mir. Welch ein Unsinn! Ihr waret bei uns und hattet also grad so zu gehorchen wie sie. Nein. Aber sagt, habt ihr denn gar keine Überlegung mehr? Was soll daraus werden, wenn jeder tut, was ihm beliebt? Und zwar bei Gelegenheiten, in denen es sich um das Leben handelt. Übrigens habe ich euch nicht mitnehmen wollen. Ihr gabt aber gute Worte. Und ich sagte erst dann zu, als ihr versprochen hattet, euch nach mir zu richten. Damit erkanntet ihr mich doch als denjenigen an, dessen Wille Geltung hatte. Das sagt ihr jetzt. Ihr dreht die Sache um. Wow, ich sehe ein, dass jedes Wort vergeblich ist. Wenn jemand seine Fehler eingesteht, so ist mit ihm zu reden. Wer sie aber beschönigt, und zwar in der Weise, wie jetzt ihr, dem kann nicht mehr geholfen werden. Habe ich etwa eure Hilfe verlangt? Habt ihr sie etwa nicht nötig gehabt? Jetzt nicht mehr. Gut, wir sind also fertig. Ja, wir sind fertig. Für immer? Ja. Das soll heißen, dass ihr nichts mehr mit mir zu tun haben wollt. Ja. Well, lebt wohl. Er ritt fort, kehrte aber noch einmal um, neigte sich auf seinem Pferde zu mir herüber und sagte: Wisst ihr, warum ihr mir den Abschied gebt? Natürlich. Ich weiß es auch. Es ist nicht das, was ihr meine Dummheiten nennt, sondern etwas ganz anderes. Was? Das fragt ihr noch. Ich habe euch durchschaut. Ich bin nicht nach eurem Geschmacke, weil ich nicht unter die Betbrüder gehen will. Ihr wolltet mein Hirte und ich sollte euer Schäflein sein. Das habe ich nicht getan und darum zieht ihr über mich her. Ihr kennt meine Ansicht über die Religion und die Frömmigkeit. Die Frömmsten sind die Schlimmsten. Old Bubble ist kein Schäflein, welches eure Gräslein weidet. Wenn ihr ein Lämmlein haben wollt, so sucht es euch woanders, meinetwegen eine ganze Herde. Für solche Schafe mögt ihr allerdings der passende Schäfer sein. Ein König der Cowboys aber lässt sich weder von euch weiden, noch von euch scheren. Das ist mein letztes Wort für euch. Nun ritt er fort. War ich vorher mit ihm fertig gewesen, so war er nun auch mit mir fertig. Und doch tat es mir leid um ihn. Ende von Abschnitt 26.